Sprache, die spricht. Das Funkeln strahlender Augen. Du bist das Finden verliebter Blicke. Du bist das Lied, das Lied. Musik, bei der man sieht, mon amour. Du bist der Töne Zelt. Du, der das das Singen im goldenen Gesang. Du bist die Schrift, um dich rang. Du bist das Ballett, das benennt. Du bist der Tanz, der Tänzer kennt. Oh, mon amour. Du bist der Bewegung wie. Du, der sie es legt. Oh, eternell. Du bist das Küssen des Kusses. Du bist das Müssen, drum muss ich.